Bismillahirrahmanirrahim. I namn Allahs alla barnas barmhärtige. All sukhbet Allah, dem Herrn der Welten. All sukhbet Allah, dem Allskenner, dem Kenner der verborgenen Dinge, derjenige, der sogar weiß, was im Innersten unserer Brüste ist. All sukhbet Allah für die Gunsterweisung, die er uns gegenüber erwiesen hat. All sukhbet Allah für den Iman, den er uns geschenkt hat. Alles Lob gebührt Allah dafür, dass er uns zu Muslimen gemacht hat. Und alles Lob gebührt Allah dafür, dass er uns dazu gebracht hat, den einen und einzigen wahren Gott anzubeten. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, herzlich willkommen zur dritten Sitzung über Sira und Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und am heutigen Tag möchten wir aus den Hadithen, die Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala zusammengestellt hat, diese 40 Hadithe, inshallah, wenn die Zeit es uns erlaubt, besprechen. Und dann möchten wir auch aus der Biografie des Propheten sallallahu alaihi wasallam drei Aspekte uns anschauen. Einmal, dass er sallallahu alaihi wasallam verreist ist im Jugendalter in Richtung Damaskus, und heute in Syrien, und dort ist er auf einen Menschen getroffen namens Bahira. Und die zweite Sache aus der Sira, die wir uns anschauen möchten, ist ein Bündnis, das zur Zeit bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam Prophet wurde, geschlossen worden ist, an dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch teilgenommen hat. Und denkt dran, wir sind immer noch in der Zeit, bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam eigentlich Prophet geworden ist. Und das dritte ist dann seine Heirat mit Khadija radiallahu anha. Das ist die erste Frau, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam geheiratet hat. Zunächst einmal beginnen wir aber inshallah wieder mit einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar der Hadith, den wir uns heute anschauen möchten, ist von zwei verschiedenen Sahaba überliefert worden. Einmal von Abu Dharr Jundub ibn Junadah radiallahu anhu und ebenfalls von Abu Abdurrahman Mu'an ibn Jabal. Diese beide berichten, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat: Fürchte Allah, wo auch immer du bist, und lasse der schlechten Tat eine gute folgen, dann wird sie sie auslöschen. Und gehe mit den Menschen gut um. Ich wiederhole auch einmal. Natürlich, liebe Geschwister, diese Übersetzung stammt von mir. Man kann das natürlich auch verschiedene Arten übersetzen. Deswegen werdet ihr auch sehen, dass manchmal, wenn ich den gleichen Hadith übersetze, ein anderes Wort verwende. Also noch einmal, fürchte Allah, wo auch immer du bist, und lasse der schlechten Tat eine gute folgen, dann wird sie sie auslöschen. Und gehe mit den Menschen auf gute Weise um. Dieser Hadith, den wollen wir uns in genau drei Teile einteilen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat offensichtlich drei Beziehungen hier klar gemacht oder auf drei Beziehungen verwiesen. Die erste Beziehung, das erste Verhältnis ist zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala. Darüber sagte er, fürchte Allah, wo immer du auch bist. Und der zweite Teil ist deine Beziehung von dir selbst zu dir selbst. Das heißt, du und deine Seele, was für Anrechte sie auf dich hat. Darüber sagte er, und lasse der schlechten Tat eine gute folgen, dann wird sie sie auslöschen. Und der dritte Teil ist zwischen dir, deine Beziehung zwischen dir und den anderen Mitmenschen, und gehen mit den Menschen auf gute Weise um oder zeige den Menschen einen guten Charakter. وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلَقِ حَسَنٍ. Erstens einmal, noch einmal, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, fürchte Allah, wo auch immer du bist. Im Arabischen habt ihr sicherlich schon mal das Wort Taqwa gehört. Das Wort Taqwa ist dasjenige, was man im Deutschen meistens wiedergibt mit Gottesfurcht. Und damit wir dieses Wort einmal richtig verstehen, im Arabischen guckt man immer, diese arabischen Worte stammen immer von einer Wortwurzel ab. Und man guckt, welche Worte auch von dieser Wortwurzel abstammen. Dann sehen wir, dass Taqwa, dieser Begriff Taqwa, ist verwandt mit dem Begriff Vorsichtsmaßnahme und auch verwandt mit dem Begriff, also Wiqaya auf Arabisch, ja, und ist auch verwandt mit dem Begriff, sich zu schützen. Ja. Und deswegen haben die Gelehrten gesagt, Taqwa bedeutet in seiner ursprünglichen Form eigentlich, dass man Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, indem man zwischen sich und Allah subhanahu wa ta'ala, seinen Zorn, einen Schutzwall errichtet. Oder indem man eben Vorsichtsmaßnahmen kehrt, das heißt, dass man eben Dinge tut, um auf keinen Fall etwas zu tun, was haram ist. Ja, man schützt sich selbst vor der Strafe Allahs. Oder schützt sich selbst vor dem Zorn Allahs. Wie auch immer, all dies hat die gleiche Bedeutung. Das bedeutet eigentlich At-Taqwa. Und oder anders ausgedrückt, religiös Taqwa bedeutet, dass man tut, was Allah mit einem möchte und auf den Weg geht von denjenigen Dingen, die Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Und deswegen, der gläubige Mensch und der gottesfürchtige Mensch ist nicht derjenige, der, über den die Leute sagen, er sei gottesfürchtig und gläubig, und nicht derjenige, der vielleicht so aussieht, als wäre er, und nicht derjenige, der schöne Worte spricht, sondern gottesfürchtig ist derjenige, der das beweist mit seinen Taten. Und Allah subhanahu wa ta'ala will sehen, diese Gottesfurcht in unserem Handeln, und auch in dem, was wir sprechen. Ja? Das heißt also, wenn jemand, weil das sieht man zum Beispiel öfter, dass gerade Leute, die religiös werden, ja, die waren vorher so, die haben nichts gemacht, nichts mit dem Islam eigentlich zu tun gehabt, und irgendwann fangen sie an, religiös zu werden. Und dann sieht man äußerlich bestimmte Merkmale. Eins der wichtigsten Merkmale ist, Alhamdulillah, dass sie anfangen zu beten. Das ist sehr schön. Und aber dieses Gebet muss natürlich auch Früchte tragen. Das heißt, aus diesem Gebet muss sich etwas ergeben. Aus diesem Gebet muss sich ergeben, ein guter Charakter zum Beispiel, weil das hängt mit dem Hadith zusammen, den wir uns heute anschauen möchten. Mit dem Gebet hängt zusammen, dass du andere verbotene Dinge nicht tust. Also dein Gebet kann nicht in Ordnung sein, also kann nicht so genau richtig sein, wenn du die 5 Gebete zwar verrichtest, aber gleichzeitig stürzt du dich in Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Deswegen fürchte Allah, wo auch immer du bist. Und dieser Ausdruck, wo auch immer du bist, ist wirklich ein Ausdruck, auf den wir noch ein bisschen uns genauer konzentrieren sollten. Denn es gibt Geschwister, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, in Anführungsstrichen, wenn sie unter gläubigen Menschen sind. Und sobald sie in einen anderen Freundeskreis gehen, wo Nicht-Muslime sind und Leute sind, die einen nicht an Allah erinnern, das ist nun einmal die Eigenschaft von Nicht-Muslimen, sie werden einen nicht an Allah erinnern, sie werden einen nicht an die Gebete erinnern, sie werden nicht an gute Taten erinnern im Allgemeinen, und dann sind sie plötzlich so wie sie. Egal wo sie sind, da, so sind sie wie die Leute, die um sie herum sind. Allah subhanahu wa ta'ala macht aber keinen Unterschied mit dir, ob du unter Nicht-Muslimen bist oder Muslimen bist. Er will, dass du ihn immer fürchtest. Oder andere zum Beispiel sind gläubig und alles mögliche, wenn sie in einem muslimischen Land sind. Da fangen sie plötzlich an, ihre Gebete in den Moscheen zu verrichten und fangen sie an, sich islamisch auch in Ordnung zu kleiden und so weiter und so fort. Aber sobald sie dann in ein nicht-muslimisches Land gehen, dann plötzlich sieht die Sache ganz anders aus. Ganz extrem ist es manchmal bei Frauen. Bei Frauen manchmal, die in muslimischen Ländern sind, die dort ihren Hijab tragen, dann, was man sieht, teilweise, wenn sie ins Flugzeug gehen, ja, sobald sie im Flugzeug sind und das Flugzeug in der Luft ist oder vielleicht noch nicht mal in der Luft ist, ziehen sie ihren Hijab aus, weil sie in ein nicht muslimisches Land gehen und eben nicht so einen starken Iman haben, zu wissen, dass Allah sie sieht, egal wo sie sind. Deswegen fürchte Allah, wo immer du dich auch befindest. Daran sagte, und dazu gehört auch, liebe Geschwister, was ich darauf hinweisen möchte, ist auch die Schule. Ja? Das heißt, wir sind zum Beispiel jetzt in einer Moschee, Alhamdulillah, und unter gläubigen Geschwistern fällt es einem leicht. Aber auch wenn man unter Nicht-Muslimen ist, wie in der Schule oder auf der Arbeit, auch da muss man den Muslim zeigen und den Muslim präsentieren, wie er wirklich ist. Und da muss man besonders aufpassen, wenn man nicht Muslimen zusammen ist, denn dann kann es passieren. Wenn man nämlich einen Fehler macht, dann wird es, heißt es gleich, der Islam ist so und der Islam sagt das und das. Deswegen muss man ganz vorsichtig sein, wenn man nach außen hin bekannt ist, dass man Muslim ist, dass man da eben keinen Fehler begeht. Das gilt für uns genauso, übrigens, das passiert uns auch so, ja. Das heißt, wenn wir bei der Arbeit zum Beispiel angenommen, ich weiß nicht, wie oft ihr die Erfahrung gemacht habt in eurem Leben, dass ihr einen Menschen kennengelernt habt, der zum Beispiel Buddhist ist zum Beispiel. Jemand kennt ihr dann, der stellt sich vor, sagt, ich bin Buddhist. Als erstes hat man das Gefühl, weil er in einem buddhistischen Land aufgewachsen ist und buddhistische Eltern hat und Geschwister hat, denkt man, er ist ein Buddha. Okay? Also ein Experte vom Buddhismus. Und irgendwann mal, wenn man ein bisschen ihn fragt und so mit ihm spricht, merkt man, dass er eigentlich nicht viel dahinter steckt. Außer, dass er eben sagt, dass er Buddhist ist. Ja? Und das Gleiche gibt es bei Muslimen genauso. Sie sagen, dass sie Muslim sind, aber viel mehr steckt da manchmal nicht dahinter. Und deswegen dürfen wir nicht denken, dass eben diese Person immer die Religion repräsentiert. Aber die anderen Leute sehen das so. Die anderen Leute sehen das so. Das Zweite sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, lasse der schlechten Tat eine gute Tat folgen. Jeder Mensch begeht Fehler. Ausnahmslos. Es gibt keinen Mensch, der keine Fehler macht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, jeder Mensch begeht Fehler. Nur der entscheidende Punkt ist, liebe Geschwister, und da unterscheiden sich jetzt die Menschen. Erstens, was für Fehler sie begehen. Das heißt, absichtlich oder unabsichtlich. Das ist schon ein wesentliches Kriterium, Unterscheidungskriterium. Zweitens, was machen sie, nachdem sie diesen Fehler begangen haben? Die einen bereuen und die anderen bereuen nicht. Die einen lassen sogar der schlechten Tat eine gute folgen, um sie auszulöschen, und die anderen eben nicht. Das ist eben der entscheidende Unterschied. Liebe Geschwister, warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, lass der schlechten Tat eine gute folgen, wird sie auslöschen? Aus mindestens können wir sagen zwei Gründe, und sind eigentlich das Gleiche. Allah sagt im Koran, wahrlich, die guten Taten tilgen die schlechten. Die guten Taten heißt löschen aus, machen weg die schlechten Taten. Und das kann man sich auch gerne einmal vorstellen, weil am jüngsten Tag wird es eine Waagschale geben. Es wird sogar viele Waagschalen geben. Und dann wird auf die rechte Seite werden die guten Taten gelegt und auf die linke Seite werden die schlechten Taten gelegt. Deswegen, wenn du eine schlechte Tat gemacht hast, damit du sie wieder ausbügelst, ausgleichst, machst du eben eine gleichgewichtige gute Tat. Wenn du allerdings eine gleichgewichtige gute Tat machst, dann Alhamdulillah, durch Allahs Gnade und durch Allahs Wohltaten wird eine gute Tat nicht genauso gewichtet wie eine schlechte Tat, sondern eine gute Tat wird zehnfach vergolten im Vergleich zu einer schlechten Tat. Aber jetzt kommt die entscheidende Frage. Was ist diese gute Tat, die diese schlechte ausbügelt und ausgleicht? Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn du etwas Schlechtes gemacht hast, dann lass etwas Gutes danach folgen. Die Antwort lautet, liebe Geschwister, die Tauba. Die Tauba bedeutet auf Arabisch, sprachlich, dass man zurückkehrt. Ja? Und sich zuwendet, besser gesagt. Sich Allah subhanahu wa ta'ala aufrichtig und reuevoll zuzuwenden, das bedeutet Tauba. Denn wenn du Tauba machst, egal für welche Sünde, dann ist diese Taube ein Ausgleich für diese schlechte Tat, die du gemacht hast. Weil warum machst du das jetzt Taube? Taube bedeutet prinzipiell, dass du diese Sache nicht mehr machen wirst. Und dass du Allah darum Verzeihung bittest, dass du diese Sache getan hast. Und die Gelehrten haben gesagt, es gibt fünf verschiedene Bedingungen dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala deine Taube akzeptiert. Die erste dieser Bedingungen ist, die Reihenfolge muss jetzt nicht unbedingt also stimmen, ja? Aber die erste ist, liebe Geschwister, dass man die Sünde sofort unterlässt. Dass man nicht mehr weitermacht. Sobald man weiß, die Sache ist haram, hört man auf damit. Fertig. Die zweite Bedingung ist, dass man vorhat, diese Sünde nie wieder zu begehen. Und diese Sache ist eine Sache des Herzens. Niemand weiß das außer Allah subhanahu wa ta'ala, was du wirklich beabsichtigst. Das heißt, du versprichst Allah in deinem Herzen, du willst die Sünde nie wieder begehen. Drittens, du bereust das, was du getan hast. Denn die Reue, das ist der entscheidende Punkt. Ja? Und deswegen kann es nicht sein, liebe Geschwister, dass man sagt, ich werde, inshallah, wenn ich 40 Jahre alt bin, 50 Jahre alt bin oder wenn ich Hajj gemacht habe, dann fange ich an zu beten oder was alles für Geschichten gibt. So etwas, liebe Geschwister, das kennen wir im Islam nicht. Denn man kann niemals sagen, ich werde inshallah in 40 Jahren bereuen. Wie soll das funktionieren? Wenn du eine Sünde begangen hast und dir klar geworden ist, was du da, denn du guckst ja nicht auf die Sünde, sondern du musst gucken, wem du da zuwider gehandelt hast. Man guckt nicht auf die Sünde, weil die Sünde kann sein, die ist an sich vielleicht nicht so schlimm an sich, aber was wirklich schlimm ist, ist, dass du Allah subhanahu wa ta'ala nicht gehorcht hast. Jetzt ist die Frage, liebe Geschwister, ist Tauba, Entschuldigung, wir haben ja drei Bedingungen erwähnt, da gibt es noch zwei weitere. Die vierte Bedingung ist, liebe Geschwister, dass man diese Sache macht für Allah subhanahu wa ta'ala. Denn es gibt Leute, die bereuen ihre Sünden, sie sagen, ich hätte diesen Fehler niemals gemacht. Zum Beispiel eine Person, die einen Kredit nimmt. Ein Kredit von der Bank. Jeder von uns weiß, dass ein Kredit zu nehmen von der Bank ist haram. Zinsen im Islam, Riba, sind haram. Du nimmst Geld, damit du später mehr Geld zurückzahlst, als du genommen hast. Das ist haram. Unter Übereinkunft der Gelehrten. So, und jetzt, auch wenn Leute sagen, es ist halal, das spielt keine Rolle. Was haram ist, bleibt haram bis zum nächsten Tag. Kann niemand verändern. Und jetzt sagst du irgendwann mal, nachdem du gemerkt hast, was du für einen Käse gemacht hast, ja, irgendwann merkst du, dass dieser Zins, und da kommt noch der Zinseszins dazu und weiß nicht was, dass du eigentlich so viel Geld zurückgezahlt hast, dass es teilweise also viel mehr als du dir am Anfang errechnet hast. Und dann bereust du das. Aber du bereust das nicht für Allah subhanahu wa ta'ala, sondern du bereust das für deinen eigenen Geldbeutel. Ja? Und ihr wisst, dass Allah subhanahu wa ta'ala wird keinen Gottesdienst akzeptieren, keine Ibadah akzeptieren, es sei denn, sie war mit Ikhlas, es sei denn, sie war für Allah subhanahu wa ta'ala gemacht. Ja? Oder zum Beispiel jemand hat eine Freundin geheim, ja? Und dann niemand weiß das. Ja? Und irgendwann mal läuft er auf der Straße und dann sieht ihn doch sein bester Freund aus der Moschee mit dieser Freundin. Der wird das bereuen natürlich. Ja? Nur ob er das für Allah bereut, ist eine andere Sache. Er bereut das, weil er eben sich schämt, vielleicht dafür gesehen worden zu sein. Und die fünfte Bedingung ist, dass man das macht, bevor eben das Tor der Tauba geschlossen ist. Das Tor der Tauba wird geschlossen, liebe Geschwister, durch deinen Tod. Das heißt, wenn du beim Tod, dann nutzt dir dann deine Tauba nichts mehr, sobald die Seele den Körper verlassen hat. Und ebenfalls, wenn die Sonne im Westen aufgegangen ist. Ihr wisst, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns mitgeteilt durch seinen Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass zu einem der 10 großen Zeichen des jüngsten Tages ihr gehört, dass die Sonne eines Tages im Westen aufgehen wird, anstatt im Osten, wie es uns, für uns normal ist. Wenn das der Fall ist, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala die Tauba nicht mehr akzeptieren. Ja? Und der Grund vielleicht ist nämlich derjenige, dass dieses Zeichen ist so klar und so deutlich und so ein großer Beweis und so ein großes Wunder, dass wenn jetzt jemand glaubt, das ist nichts Besonderes mehr. Wofür soll er dann noch belohnt werden? Ja? Das ist wie wenn, wie im Koran heißt es, dass manche Kuffar, sie werden erst glauben, wenn sie die schmerzhafte Strafe vor sich sehen. Ja, wenn du die schmerzhafte Strafe vor dich siehst, dann gibt es keinen Glauben, nicht Glauben mehr an die Hölle. Und du musst dran glauben, weil du wirst es gleich spüren. Ja? Und deswegen wird der Gläubige dafür belohnt schon, in dieser, weil er eben daran geglaubt hat, obwohl er die Hölle und das Paradies nicht gesehen hat. Liebe Geschwister, ist die Tauba die einzige gute Tat, die Sünden auslöscht? Zweifellos nicht. Denn Allah sagte, wahrlich, die guten Taten tilgen die schlechten Taten. Nur, hier kommt es eben darauf an, was man schlecht gemacht hat. Wenn man zum Beispiel jemandem etwas gestohlen hat, dann reicht es nicht aus, wenn man diese 5 Bedingungen umsetzt. Es sei denn, man gibt derjenigen Person das Gestohlene auch wieder zurück. Und deswegen, liebe Geschwister, die Sünden sind uns von unterschiedlicher Art. Es gibt große Sünden, es gibt kleine Sünden. Die meisten Gelehrten sagen, bei großen Sünden muss man Tauba machen. Das heißt, man muss aufrichtig bereuen, die und die Sünde begangen zu haben und eben, wie ich gesagt habe, vorhin die Bedingungen dafür erfüllen. Was die kleinen Sünden angeht, so sind sie klein im Vergleich zu den großen. Ja? Aber an sich natürlich sind sie nicht deswegen erlaubt. Und die kleinen Sünden, Alhamdulillah, durch Allahs Barmherzigkeit werden gelöscht und ausgelöscht und getilgt durch gute Taten. Gute Taten, wie zum Beispiel das Gebet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns mitgeteilt, dass die fünf Gebete, wenn man sie regelmäßig verrichtet, dann löschen sie die Sünden aus, die man dazwischen gemacht hat. Und er sagte sallallahu alaihi wasallam, solange man keine große Sünde begeht. Das heißt, wenn jemand einfach sein ganzes Leben lang als Muslim großen Sünden aus dem Weg geht, höchstens kleine Sünden begeht, so wird ihm am jüngsten Tag alles vergeben werden. Wenn er allerdings große Sünden begeht und sie nicht bereut, dann wird er zur Rechenschaft gezogen werden für seine großen und auch für seine kleinen Sünden. Liebe Geschwister, dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam als dritten Teil dieses Hadithes, وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلِقٍ حَسَنٍ, das heißt, und geh mit den Menschen gut um. Zeige den Menschen einen schönen Charakter. Ich weise darauf hin, erstens einmal, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, und das ist gerade wichtig für uns, wenn wir unter Nicht-Muslimen leben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht gesagt, und geh mit den Muslimen mit gutem Charakter um. Und er sagte, und geh mit den Menschen mit gutem Charakter um. Und deswegen ist dieses Gebot, gilt das für in Bezug auf Muslime, als auch in Bezug auf Nicht-Muslime, und gerade bei Nicht-Muslimen, liebe Geschwister, denn wir wollen sie ja zum Islam einladen. Wir wollen ihnen ja den Islam auf schönste Art und Weise präsentieren, denn der Islam ist das Schönste, was es gibt, und deswegen müssen wir es auch auf die beste Art und Weise präsentieren. Wir können nicht, wir dürfen nicht das islamische Bild verzerren. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat viele Aussprüche uns mitgeteilt, viele Sachen uns mitgeteilt über den guten Charakter. Unter anderem sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer also vom Feuer entrückt werden möchte und ins Paradies eingehen möchte, der soll sterben, während er an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Und er soll die Menschen so behandeln, wie er selbst gerne behandelt werden möchte. Wer also vom Feuer entrückt werden möchte und ins Paradies eingehen möchte, soll sterben, während er an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Wir haben schon im vorigen Hadith, liebe Geschwister, in einem vorigen Hadith kennengelernt, wo der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll Gutes sprechen oder schweigen. Ihr könnt euch noch erinnern, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, er soll seinen Nachbarn gut behandeln und auch seinen gastfreundlich behandeln. Hier sehen wir wieder Betonung, ist an Allah und den jüngsten Tag. Weil wir gesagt haben, das sind die wesentlichen, wichtigsten zwei Pfeiler oder Säulen des Iman. Das heißt nicht, dass die anderen vier Pfeiler des Iman unwichtig sind, dass man ohne die auch ins Paradies kommt, das ist Quatsch, das geht nicht, ja. Sondern das sind die aber entscheidenden zwei Pfeiler des Iman. Und da möchte ich eben darauf hinweisen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns hier mitteilt, wer ins Paradies gehen möchte und wer von der Hölle befreit werden möchte, muss als Muslim sterben. Punkt. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ins Paradies, liebe Geschwister, kommt man nur als Muslim, als gläubiger Mensch, der Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgt. Und früher eben den Propheten, der eben damals zu ihrer Zeit entsandt worden war. Aber kein Mensch, liebe Geschwister, wird das Paradies betreten, noch nicht einmal das Paradies sehen und noch nicht einmal vom Geruch des Paradieses etwas zu riechen bekommen, wenn er als Kafir gestorben ist. Egal ob er als Jude stirbt, oder ob er als Christ stirbt, oder als Atheist stirbt, oder Buddhist stirbt, oder Pantheist stirbt, oder wie auch immer. Es gibt kein Entrinnen vor der Hölle, wenn man nicht als Muslim stirbt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, und wer eine andere Religion als den Islam begehrt, so wird sie von ihm niemals angenommen werden und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Klarer und deutlich kann man es nicht ausdrücken. Ja. Auch sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nur eine muslimische Seele wird das Paradies betreten. Nur. Und deswegen, daraus verstehen wir wieder, dass Muslime sind alle Menschen gewesen, die zu irgendeiner Zeit gelebt haben und dem entsprechenden Propheten gefolgt haben, dem sie damals folgen mussten. Im Koran bezeichnet Musa a.s. seine Anhänger als Muslime. Im Koran bezeichnet Ibrahim a.s. seine Anhänger als Muslime. Im Koran werden die Anhänger von Isa, Jesus a.s. als Muslime bezeichnet und so weiter und so fort. Weil eben die Religion ist nicht eine Religion, die neu gekommen ist, sondern eine Religion, die schon immer eben da gewesen ist. Ebenso, liebe Geschwister, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es gibt nichts, was am jüngsten Tag in der Waagschale schwerer wiegen wird als ein guter Charakter. Und Allah verabscheut wahrlich den unverschämten, abscheulichen Menschen. Jemand, der also unverschämte Worte benutzt, Schimpfworte benutzt, das, oder auch unverschämte Sachen an Taten begeht, Allah subhanahu wa ta'ala verabscheut das. Und das Beste, was im jüngsten Tag wiegen wird, ist eben der gute Charakter. Ja? Und wenn wir das sagen, das heißt nicht, dass eine Person, die einen ausgezeichneten Charakter hat, aber kein Muslim ist, dass er ebenfalls belohnt wird am jüngsten Tag, das geht nicht. Weil es gibt Bedingungen. Bedingung dafür, dass du überhaupt belohnt werden wirst im Jenseits, ist, dass ein Muslim gestorben ist. Ohne den zählt alles andere gar nichts. Ja? Und außerdem kann man es auch anders begründen. Was haltet ihr denn davon, wenn ein Mensch den anderen Menschen gegenüber freundlich ist und gut ist und so weiter und so fort, aber Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber ist er unverschämt. Und Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber, der ihm alles gegeben hat, sogar diesen guten Charakter, ist er undankbar gegenüber und betet ihn nicht an und leugnet seine Schriften und bezeichnet seine Gesandten als Lügner. Ja, das ist der unverschämteste Charakter, den man überhaupt haben kann. Deswegen kann es nicht sein, dass ein Mensch einen guten Charakter hat, insgesamt, wenn er nicht ein gläubiger Muslim ist. Und eine weitere Begründung ist, wie willst du denn wissen, lieber Bruder, liebe Schwester, wie willst du denn wissen, was ein guter Charakter ist, wenn du nicht den Charakter von Muhammad sallallahu alaihi wasallam erkennst? Unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sagt über ihn im Koran, wahrlich, du hast einen ausgezeichneten oder einen gewaltigen Charakter. Ja? Und deswegen kannst du gar nicht wissen, was gut ist, was schlecht ist und wie man mit seinen Nachbarn umzugehen hat, wie man mit seinen Freunden umzugehen hat, wie man mit Muslimen und Nicht-Muslimen umzugehen hat, wenn du nicht Muhammad sallallahu alaihi wasallam kennengelernt hast. Ein weiterer Hadith, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, liebe Geschwister, wahrlich, derjenige von euch, den ich am meisten mag, und derjenige von euch, der am jüngsten Tag bei mir am nächsten sitzen wird, am nahesten bei mir neben sitzen wird, ist derjenige mit dem besten Charakter. Und dann sagt er, sallallahu alaihi wasallam, und wahrlich, derjenige, den ich am meisten von euch verabscheue und der am weitesten weg von mir sitzen wird, ist derjenige mit dem schlechtesten Charakter. Sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen wisst ihr, warum die Sahaba radiallahu anhum diejenigen sein werden, die am nächsten bei ihm gewesen sind. Denn der beste und ausgezeichnetste Charakter ist, dass man, wenn man Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn irgendwie wahrnimmt durch Hadithe oder durch Ayat aus dem Koran, dass man ihm nachmacht. Dann hat man den ausgezeichneten besten Charakter. Und diejenigen, die das am besten umgesetzt haben, waren eben die Freunde des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das ist, was ich sagen wollte über den ersten Hadith, liebe Geschwister. Und falls jemand Fragen hat zu diesem Hadith oder ähnlichem, dann bevorzuge ich es, wenn wir das am Ende der Sitzung, ans Ende der Sitzung verschieben. Der zweite Hadith, liebe Geschwister, den ich euch heute erzählen möchte, ist der Hadith von Abu al-Abbas. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma ist, wie ihr wisst, ein Cousin des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewesen, weil al-Abbas, er heißt Abdullah ibn Abbas. Das heißt, Abdullah, der Sohn von Abbas. Und Abbas ist einer der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, väterlicherseits. Und das heißt, sie waren also Cousins, darauf angewiesen. Über Abdullah ibn Abbas gibt es verschiedene Vorzüge, die überliefert worden sind. Unter anderem sagt er, der Hadith ist in Sahih al-Bukhari, er sagte Abdullah ibn Abbas, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mich zu sich gedrückt, zu seiner Brust gedrückt und gesagt, O Allah, lehre ihm die Weisheit. O Allah, lehre ihm die Weisheit. Und deswegen gehörte er, radiallahu anhu, zu den gelehrtesten und weisesten Sahaba und denjenigen, die sich am besten auskannten in Koran, in der Koran-Auslegung. Weil der Prophet für ihn Bittgebet gesprochen hat und die Bittgebete des Propheten werden zweifellos erhört. Übrigens, der erste Hadith habe ich Ihnen auch nicht darauf hingewiesen, der ist von Imam Tirmidhi rahimahullah ta'ala eingestuft worden als Hassan und in manchen Ausgaben von Tirmidhi eben auf Tirmidhi Hassan Sahih. Der zweite Hadith, liebe Geschwister, ist der Hadith von Abdullah ibn Abbas, wie darauf hingewiesen. Er sagte: Ich war an einem Tag hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Daraufhin sagte er zu mir: O mein Sohn oder O mein Kind, bewahre Allah, dann wird er dich auch bewahren. Bewahre Allah, dann wirst du ihn vor dich vorfinden. Wenn du jemanden bittest, dann bitte Allah. Und wenn du jemanden um Hilfe rufst, dann rufe Allah um Hilfe. Und wisse, dass selbst wenn die gesamte Menschheit sich versammeln würde, um dir einen Nutzen zu geben, so werden sie dir keinen Nutzen geben können, es sei denn, Allah hat es schon für dich geschrieben. Und wisse, dass wenn sie sich versammeln würden, um dir zu schaden, so werden sie dir nicht schaden können, es sei denn, Allah hat schon geschrieben, dass sie dir schaden werden. Die Stifte sind schon abgelegt worden und die Schriftblätter sind bereits getrocknet. Dieser Hadith von Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma ist ein Hadith, wer ihn umsetzt, dem geht es gut im Diesseits und im Jenseits. Wer ihn umsetzt, ist ein gläubiger Mensch, ist immer zufrieden, weil er sich zufrieden gibt mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat. Dieser Hadith erklärt uns unseren sechsten Pfeiler des Iman, und zwar der Glaube an die göttliche Vorherbestimmung. Aber wie ich noch einmal darauf hinweisen möchte, und inshallah werde ich das, wenn ich das nicht vergesse, werde ich das öfter machen, die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam sind glasklar, sie sind eindeutig, sie sind einfach zu verstehen. Man braucht nicht komplizierte Auslegungen, um die Worte eines Propheten sallallahu alaihi wasallam zu verstehen. Weil dieser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde geschickt für dich und für mich und für deine Geschwister und für alle anderen Menschen sogar. Für alle Muslime und für Nicht-Muslime wurde er geschickt sallallahu alaihi wasallam. Deswegen sind seine Worte nicht kompliziert zu verstehen. Nur manchmal natürlich kann es sein, dass man das eine Wort nicht versteht. Oder man sieht einen Widerspruch zwischen einem Hadith und einem anderen Hadith. Dann braucht man natürlich einen Gelehrten, der einem das auslegt. Aber prinzipiell soll man die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam lesen, genießen und danach handeln, ohne lange zu fragen und zu zögern. Denn die meisten Hadithe verlangen von dir etwas oder du sollst das nicht tun. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam dich aufruft, einen guten Charakter zu haben, was brauchst du dann dafür, lange Erklärung dafür? Das arbeite an dich selbst, guck, wo deine Fehler sind und verbessere das. Und je öfter du das machst, desto besser wird dein Charakter. Je immer, wenn du dich ertappst bei einer schlechten Eigenschaft und du korrigierst sie, dann wirst du dich daran gewöhnen, einen guten Charakter zu haben. So läuft das Ganze. Also mehr steckt da nicht dahinter. Und kommen wir jetzt zu diesem Hadith zurück. Sagte Abdullah ibn Abbas, ich war eines Tages hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Entweder er lief hinter ihm oder er war mit ihm auf seinem Reittier. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, O mein Kind oder O Junge, wäre vielleicht die beste Übersetzung, bewahre Allah, dann wird er dich bewahren. Was bedeutet bewahre Allah? Gemeint ist, dass man Allahs Gesetze bewahrt. Gemeint ist, dass man die Grenzen Allahs nicht überschreitet. Dass man darauf achtet, was Allah sagt, das bewahrt man und das setzt man so um, wie Allah subhanahu wa ta'ala zu einem möchte. Er sagte, bewahre Allah, dann wird er auch dich bewahren. Das heißt, wenn du Allahs Anordnungen einhältst und gottgefällig lebst, dann wird er dich bewahren, deine Religion bewahren und dich auch im Diesseits bewahren. Das heißt, er wird dich schützen. Er wird dich schützen. Er wird deinen Iman schützen vor jeglichen, Dingen, die seinen Iman kaputt machen können. Jeden Tag, liebe Geschwister, gibt es Versuchungen, denen der Mensch ausgesetzt ist. Jeden Tag gibt es Dinge, wo der Mensch seinen Iman beweisen muss und zeigen muss. Allein schon durch die Gebete, zum Beispiel wenn ein Gebet, wenn zur Gebetszeit gerufen wird, jetzt wirst du geprüft. Verrichtest du es oder verrichtest du es nicht? Manchen Leuten fällt es sehr einfach, anderen Leuten fällt es schwer. Und so gibt es viele Tausende von anderen Prüfungen, die der Mensch, denen der Mensch jeden Tag ausgesetzt ist. Und wenn du Allah subhanahu wa ta'ala immer fürchtest und ihm immer gegenüber gehorsam bist, dann wird er auch dich beschützen. Dann wird er dich prüfen, damit du diese Prüfung bestehst und damit du dir, damit du eben an Rangstufen gewinnst und damit er dir deine Sünden vergibt. Deswegen bewahre Allah, so wird er dich bewahren. Dann sagt der Prophet weiterhin, bewahre Allah, dann wirst du ihn immer vor dich finden. Allah subhanahu wa ta'ala wird immer mit dir zusammen sein und Allah subhanahu wa ta'ala wird dich immer beschützen. Und immer wenn du ihn brauchst, Allah wird für dich da sein. Allah subhanahu wa ta'ala wird dich niemals im Stich lassen. Wenn du ihn bittest, wenn du jemanden bittest, dann bitte Allah. Und wenn du jemanden um Hilfe rufst, dann rufe Allah um Hilfe. Dieses um Hilfe rufen und bitten, das ist die Umsetzung der Aussage Allahs, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. Dich alleine bitten wir um Hilfe, und dich allein dienen, dir allein dienen wir, und dich alleine bitten wir um Hilfe. Gemeint ist, liebe Geschwister, es gibt niemanden, den man in allen Dingen um Hilfe bitten darf und soll, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und das gehört zum Tawhid. Dass man immer, wenn man ein Problem hat, der Erste, den man sich zuwendet, ist Allah subhanahu wa ta'ala. Denn er ist imstande, dir jedes Problem zu lösen, indem er nur sagt, sei und dann ist es. Das schließt natürlich nicht aus, dass man handelt. Und das schließt nicht aus, dass man eben tut. Und die Bedingung ist eben, dass man Dinge tut, die er subhanahu wa ta'ala erlaubt hat. Und dass man nicht Dinge tut, die Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Das nennt man eben, dass man die Ursachen in Kauf nimmt oder dass man die Ursachen eben so verwendet, wie Allah subhanahu wa ta'ala es eben möchte. Und das hat uns der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch gemacht. Ja? Ein Beispiel dafür ist, wenn man vor einer Entscheidung steht. Man möchte eine Entscheidung fällen. Man ist sich nicht sicher, ist es besser, dass man das macht oder ist es besser, dass man jenes macht. Dann soll man, liebe Geschwister, nicht gleich Istikhara beten. Istikhara ist ein Gebet, das aus zwei Rakat besteht. Und am Ende dieses Gebetes, manche Gelehrte sagen vor dem Salam oder gesagt nach dem Salam, spricht man ein Bittgebet und bittet Allah darum, dass er einem bei seiner Entscheidung behilflich ist. Manche Leute, kann es vielleicht sein, dass sie ihr dieses Gebet verrichten, sobald sie eine Entscheidung zu fällen haben. Richtiger ist, dass man zuerst Leute um Rat fragt, dass man nachdenkt, dass man schaut, was wahrscheinlich die richtige Entscheidung ist. Danach entscheidet man sich gemäß dem, was einem richtiger erscheint, und danach verrichtet man das Istikhara-Gebet. Und denn Allah subhanahu wa ta'ala ist der Letzte, den du zu Rate ziehen sollst. Wenn du Allah subhanahu wa ta'ala zu Rate gezogen hast, warum willst du denn jemand anderes noch zu Rate ziehen? Deswegen ist das Istikhara-Gebet das Letzte, was man verrichtet. Allahu a'lam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte weiterhin, und wisse, dass selbst wenn die gesamte Menschheit, im Hadith heißt die Umma, die Gemeinde, also auf jeden Fall wenn alle Menschen sich treffen würden, um dir irgendetwas zu geben, dir einen Nutzen zu geben, so werden sie das alles nicht tun können, es sei denn, Allah subhanahu wa ta'ala hat bereits bestimmt, dass sie das tun werden. Aus dieser Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist eine Erklärung des vorigen Satzes. Vorher hat er gesagt, wenn du Allah um etwas bittest, wenn du jemanden bittest, dann bitte Allah. Wenn du jemanden bittest, fragst um etwas, dann bitte Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil eben er in seiner Hand alle Dinge sind. weil er subhanahu wa ta'ala, wenn er etwas will, dann braucht er nur dazu zu sagen, sei und dann ist es. Deswegen sollst du in deinem Herzen nicht verbunden sein mit dem, was die Menschen tun und sagen, sondern dein Herz soll immer verbunden sein und wachsam sein gegenüber dem, was Allah subhanahu wa ta'ala über dich vielleicht jetzt mit dir vorhat. Ja? Wenn Allah subhanahu wa ta'ala Gutes mit dir vorhat, dann sollen dir alle anderen Menschen und Djinn und was ich was egal sein. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala mit dir zornig ist, dann wird dir auch die Zufriedenheit aller anderen Menschen überhaupt nichts nützen. Dann sagte der Prophet genau für den umgekehrten Fall. Und wenn alle anderen Menschen sich versammeln würden und sie dir einen Schaden zufügen wollten, so würden sie dir niemals einen Schaden zufügen können, es sei denn Allah subhanahu wa ta'ala hat bereits bestimmt. Und warum habe ich gesagt vorhin, oder jetzt das erklärt, warum ich vorhin gesagt habe, wenn man an diesen Hadith glaubt und ihn richtig umsetzt, dann wird man niemals unzufrieden sein. Denn wenn du genau weißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der dir das bestimmt hat, was dir passiert ist, irgendein Schicksalsschlag, etwas Übles passiert ist, und du weißt, Allah ist derjenige, der wollte, dass das so geschieht, dann sagst du, oh Allah, ich bin mit dem zufrieden, was du bestimmt hast. Und das war's. Das bedeutet nicht, dass man nicht traurig sein darf. Traurig darf man sein, weil der Mensch wird natürlicherweise traurig. Allah hat uns so erschaffen, dass wir traurig werden. Wie sollen wir gegen unsere Natur gehen? Nur, man darf eben nichts sagen, was Allahs Zorn erregt. Man darf nichts sagen, was Allah unzufrieden macht. Man darf nicht sagen, oh Allah, warum hast du ausgerechnet mich dadurch geprüft? Oh Allah, warum ausgerechnet ich? Und so weiter und so fort. So etwas darf man eben nicht äußern, sondern man soll eben äußern. Und wenn man sich beschwert, dann sagt, beschwert man sich bei Allah subhanahu wa ta'ala, indem man ihn bittet darum, dass er einem das Üble, was er einem bestimmt hat, wegnimmt wieder. Denn er ist derjenige, der das kann. Und Allah weiß, Allah subhanahu wa ta'ala alleine weiß, liebe Geschwister, wie gut ein Schicksalsschlag für einen Menschen ist. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen vor die Wahl stellen würde, er sagt zu ihm, such dir aus, entweder dir geht's gut und ich prüfe dich mit keiner Krankheit, mit keinem Schicksalsschlag, aber dann im Jenseits werden wir abrechnen. Werden wir abrechnen. Du hast auch mir gegenüber Sachen getan, die nicht in Ordnung waren. Und die andere Wahl ist, ich prüfe dich in diesem Leben mit ein paar Sachen, damit du am jüngsten Tag kommst und auf dich lastet keine Sünde mehr. Denn das hat der Prophet versprochen, sallallahu alaihi wasallam. Der gläubige Mensch, er wird in seinem Leben so lange geprüft, bis er Allah am jüngsten Tag gegenübersteht und auf ihn lastet keine einzige Sünde mehr. Such dir aus. Ich bin sicher, dass es zu viele Menschen gibt, die unvernünftig wären und die das diesseits vorziehen würden. Und Alhamdulillah, Allah gibt uns diese Wahl erst gar nicht. Sondern Allah hat es für uns schon bestimmt, weil er genau weiß, was für uns gut ist und was für uns schlecht ist. Allah subhanahu wa ta'ala sei Dank. Alhamdulillah. Liebe Geschwister, daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Stifte sind bereits abgelegt und die Schriftblätter getrocknet. Was ist damit gemeint? Ihr wisst, dass Allah subhanahu wa ta'ala hat bei sich eine Tafel, die heißt Al-Lawh Al-Mahfuz, die wohlbewahrte Tafel. Allah subhanahu wa ta'ala hat bei sich eine Tafel, auf der alles geschrieben steht, was bis Yawm Al-Qiyamah geschehen wird. Bis zum jüngsten Tag, bis zum Tag der Auferstehung, was dort geschehen wird. Alles, bis ins Detail, genau von Allah subhanahu wa ta'ala diktiert. Und diese Stifte, die das geschrieben haben, sind bereits abgelegt worden. Das heißt, die Schreiber, die das geschrieben haben, die haben den Stift schon beiseite gelegt. Und die Schrift ist sogar, das heißt also, die Schreiber werden nicht auch einmal kommen und was anderes schreiben. Und sie werden nicht das Geschriebene abändern, durchstreichen oder drüber korrigieren, irgendetwas noch nichts. Und das ist auch schon getrocknet. Das heißt, du könntest nicht hingehen und das wegwischen, damit es nicht passiert. Ist alles schon bestimmt. 50.000 Jahre, bevor Allah subhanahu wa ta'ala Himmel und Erde erschaffen hat. Und deswegen, der gläubige Mensch, der Vernünftige, sagt eben, wenn das eben der Fall ist, dann gebe ich mich zufrieden mit dem, was Allah bestimmt. Und deswegen meckere ich nicht. Und deswegen äußere ich nicht keine Unzufriedenheit, sondern ich ergebe mich und füge mich Allahs Willen. In einer anderen Version dieses Hadithes sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, und auch, da sind auch ein paar Worte dabei, die wertvoll sind, er sagte sallallahu alaihi wa sallam, bewahre Allah, dann wirst du ihn immer vor dir finden. Lerne Allah kennen, wenn es dir gut geht, dann wird Allah dich kennen, wenn es dir schlecht geht. Und wisse, dass das, was dich verfehlt hat, dich nicht treffen sollte. Und das, was dich getroffen hat, dich nicht verfehlen sollte. Und wisse, dass die Hilfe mit der Geduld verknüpft ist. Und dass die Errettung oder die Erlösung ist verbunden mit dem Kummer. Und das mit dem Schlechten, das mit der Erschwernis, Erleichnis kommt. Das mit der Erschwernis, Erleichnis kommt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die neuen Worte, möchten wir uns in diesem Hadith anschauen. Erster Teil ist, kenne Allah, wenn es dir gut geht, dann wird Allah dich kennen, wenn es dir schlecht geht. Die meisten Menschen drehen den Spieß genau um und sagen, oh Allah, ich will, dass du mir hilfst jetzt, während es mir schlecht geht, und danach werde ich dich anbeten und dir danken und so weiter und so fort. Und weil sie eben so mit Allah verfahren, werden sie nicht recht geleitet. Weil Allah will es genau umgekehrt haben. Allah will, dass du ihm zeigst, dass du ihm dienst und aufrichtig bist und gottesfürchtig bist, während es dir gut geht. Und während er dir alles gegeben hat, dann wird er dich eben auch bewahren und dir helfen, wenn es dir schlecht geht. Und dafür gibt es mehr als einen Beweis und möchte uns drei Beweise dafür aus dem Koran oder Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam anschauen. Der erste Beweis dafür ist, Allah sagt im Koran, wir alle kennen den Vers, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Das heißt, wer Allah fürchtet, dem macht er einen Ausweg, auf seinem Problem gemeint, dem macht er einen Ausweg und den versorgt er, von wannen er nicht damit gerechnet hat. Wer Allah so fürchtet, immer. Das ist sein Charakter. Sein ganzes Leben. Aber wenn dann was passiert, Allah subhanahu wa ta'ala, er wird ihm aus dem Ausweg helfen. Er wird ihm aus der Patsche helfen. Und er wird ihn auch versorgen von einer Richtung, aus einer Richtung, die er nicht damit gerechnet hat. Und das ist der Beweis und das Argument gegen jeden Menschen, der einfach nicht ablassen möchte von einem Erwerb, der haram ist. Viele Menschen, Frauen oder Männer, egal, sie haben zum Beispiel eine Arbeit, die entweder haram ist oder die eben teilweise haram ist. Und sie wollen davon nicht ablassen, weil sie sagen, mein Risk, meine Versorgung hängt davon ab und ich kann das nicht lassen, weil dann werde ich eben hungern. Auch wenn sie das vielleicht nicht so direkt sagen, aber das ist, was sie meinen natürlich. Ja. Und liebe Geschwister, Allah sagt genau umgekehrt. Wenn du ihn fürchtest, dann wird er dir einen Ausweg machen und er wird dich versorgen, von wannen du nicht damit gerechnet hast. Ja. Und was ist besser als Halal? Auch wenn es vielleicht weniger ist, denn heutzutage jeder von uns weiß, Haram zu finden ist viel einfacher als Halal zu finden. Aber lieber Halal und wenig und mit Segnungen für dich und deine Nachkommenschaften als Haram, und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dich dadurch eben prüfen. Der zweite Beweis ist, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran über Yunus alayhi salatu wassalam, Jonas, der Prophet Jonas alayhi salam, wäre er nicht einer von denjenigen gewesen, die Allah lobpreisen, wäre er im Bauch des Wales geblieben bis an den Tag, an dem sie erweckt werden. Wäre er nicht einer von denjenigen gewesen, die Allah lobpreisen, dann wäre er im Bauch des Wales geblieben bis an den Tag, an dem sie auferweckt war. Ihr wisst die Geschichte von Yunus a.s., der zusammengefasst das Losverfahren verloren hatte und man hat ihn dann eben ins Meer gestürzt, weil man eben dadurch sich von diesem Sturm befreien wollte. Und als er im Meer war, hat ihn ein Wal geschluckt. Und er war in diesem Walesbauch. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn daraus errettet. Eine Mu'jiza, ein Wunder, das man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, es sei denn mit Allahs Erlaubnis. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat aber das in ihm begründet, warum er ihn gerettet hat. Und wie viele andere Menschen wurden verschluckt, die nicht gerettet haben. Aber diesen Propheten, weil er schon vorher immer zu denjenigen gehörte, die Allah lobpreisen. Tasbih kann übrigens auch bedeuten, dass er gebetet hat. Das heißt, zu denen gehört, die gebetet haben. Auch freiwillige Gebete gebetet haben. Ja? Tasbiha kann im Arabisch auch bedeuten ein freiwilliges Gebet. Und weil er schon zu denjenigen immer gehörte, die gebetet haben, Allah lobpreisen haben, hat Allah ihn erhört. Und die dritte Geschichte, kennt ihr auch, liebe Geschwister, ist bei Al-Bukhari und bei anderen ebenfalls, die Geschichte, wo drei Männer, der Prophet hat erzählt, drei Männer waren eines Tages unterwegs und dann hat es angefangen zu regnen. Und dann sind sie geflüchtet in eine Höhle. Und als sie in der Höhle drin waren, ist ein Felsen, hat sich bewegt und hat ihnen den Ausgang versperrt. Und der Felsen war so, logischerweise so groß, dass sie ihn nicht wegbewegen konnten. Auch nicht den Rest. Was ist dann passiert? Wir haben dann unter sich gesagt, wisst ihr was? Allah subhanahu wa ta'ala ist der Einzige, der uns daraus retten kann. Jeder soll Dua machen zu Allah und ihn darum bitten, durch irgendeine gute Tat. Das ist ein Tawassul. Tawassul bedeutet unter anderem, dass du für Allah etwas Gutes tust und dann sagst du, oh Allah, aufgrund dieser Tat, die ich für dich getan habe, bitte erhöre mein Bittgebet. Und so hat jeder von ihnen ein Dua gesprochen. Der erste, ich fasse natürlich die zusammen, weil die ist ein bisschen lang. Der erste hat Dua gemacht und hat gesagt, oh Allah, ich habe, wie heißt es, er war gütig seinen Eltern gegenüber. Er hat immer, wenn er Milch vom Land geholt hat, dann hat er immer, also wenn er gemolken hat und Milch bekommen hat, dann hat er immer seinen Eltern zuerst gegeben. Und danach erst seine Frau und seine Kinder. Und an einem Abend war es so, dass seine Eltern bereits eingeschlafen waren. Und die Kinder hatten sogar Hunger. Und trotzdem hat er gesagt, nein, ich möchte erst meinen Eltern geben. Und er ist nicht hingegangen, hat seine Eltern aufgeweckt. Und er hat eben bis zum Fajr gewartet, bis die Eltern aufgewacht sind. Und hat er erst seinen Eltern zu trinken gegeben und danach seinen Kindern, obwohl seine Kinder sogar Hunger gehabt haben. Dann sagte der Mann, oh Allah, wenn ich das gemacht habe, damit du mit mir zufrieden bist, oh Allah, bitte errette uns aus dem, was wir hier, wo wir uns jetzt befinden. Daraufhin heißt es im Hadith, hat sich der Stein so bewegt, dass sie den Himmel wieder sehen konnten. Dass sie eben eine Öffnung war da, dass sie den Himmel sehen konnten. Aber hat nicht gereicht, damit sie eben aus der Höhle rausgehen konnten. Der zweite hat dann ebenfalls eine Wohltat gemacht. Und zwar, der hat, einmal hat bei ihm jemand gearbeitet und dann wollte er diesem Arbeiter seinen Lohn geben und er wollte seinen Lohn nicht nehmen, aus irgendeinem Grund. Und dann hat er diesen Lohn eben bei sich behalten, das Gehalt bei sich behalten. Und hat damit gewirtschaftet, erwirtschaftet, hat dafür ein Tier gekauft und noch ein zweites Tier und dann haben sie Kinder geworben, weiß nicht was. Irgendwann war es ein ganzes Tal voller Tier. Kühe und anderes. Also im Hadith bei Bukhari steht Kühe. Dann, eines nach mehreren Jahren, kommt dann der Mann zurück und sagt, fürchte Allah und gib mir mein Gehalt. Dann sagt dieser Mann, ist er mit ihm raus und hat ihm gesagt, guck diese ganze Herde an, zwischen diesem ganzen Tal, das alles ist deins. Dann sagt er zu ihm, willst du dich lustig machen oder was? Ich will mein Gehalt haben. Dann sagt er zu ihm, ja, hat ihm erklärt, das ist da so und so passiert. Und der Mann hat das alles genommen und ist weggegangen. Alles. Hat ihm nichts übrig gelassen. Und dann sagt er, oh Allah, wenn ich das gemacht habe, damit du mit mir zufrieden bist, dann bitte errette uns aus unserer Situation. Und der dritte, der war die dritte Person, der hatte eine Cousine. Und er mochte diese Cousine sehr, aber war nicht mit ihr verheiratet. Und er wollte, wa'adhu billah, mit ihr das Haram machen. Und diese Cousine, sie wollte nicht, sie war gläubig. Aber sie war so arm und bedürftig, dass man sie bestechen konnte. Und so hatte man zu ihm gesagt, pass auf, du wirst sie zu dir kriegen, wenn du dir 100 Dinar gibst. 100 Goldtaler. Und dann hat er dieses Goldtaler gesammelt und hat sie das angeboten und sie in ihrer Bedrängnis, in ihrer Notlage, hat nachgegeben. Und noch bevor er anfangen wollte, sagte sie zu ihm nur noch einen Satz, fürchte Allah. Daraufhin hat er sie gelassen und ist weggegangen. Dann sagt er, oh Allah, wenn ich das gemacht habe, damit du mit mir zufrieden bist, dann bitte errette uns aus dem, was wir uns befinden. Und daraufhin hat der Stein noch weiter entrückt und sie konnten wieder rausgehen. Das nennt man, liebe Geschwister, dass man Allah subhanahu wa ta'ala kennt, wenn es einem gut geht und dann Allah wird einen erretten, wenn es einem eben schlecht geht. An diesem Punkt möchte ich, was die Hadithe angeht, kurz Stopp machen. Und ich sage, machen wir zum Beispiel 2 Minuten Pause. Was haltet ihr davon? Wegen der Konzentration. Und nach 2 Minuten machen wir inshallah Sira. Aber inshallah macht euch keine Sorgen. Also ich würde sagen, die Viertelstunde, 20 Minuten.